Ströme des Segens erwarten wir von dir, o Herr. Bittende Herzen stehen heut vor dir. Schenke Erweckung persönlich auch mir. Ströme des Segens, o Herr. Ströme des Segens, sende sie her. Fülle die Herzen mit neuem Geist von dir. Schenk neues Leben, das nie vergeht. Frieden so reich, gib, o Herr, im Gebet. Ströme des Segens erwarten wir von dir, o Herr. Bittende Herzen stehen heut vor dir. Schenke Erweckung persönlich auch mir. Ströme des Segens, o Herr. Rühre an die Herzen durch deine Hand. Lasse sie leuchten, dass Jesus wird bekannt. Schenk uns die Gnade, vor dir zu stehen. Lass deine Wunder, o Herr, heut uns sehen. Ströme des Segens erwarten wir von dir, o Herr. Bittende Herzen stehen heut vor dir. Schenke Erweckung persönlich auch mir. Ströme des Segens, o Herr.